das Kätzchen fest. Stört's uns besser nicht, lässt es ganz in Ruhe das Kätzchen fest. Stört uns besser nicht. Stört uns besser nicht. Stört uns besser. Yeah.